morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, vom Engel bewacht, die dir zeigen, dir im Traum, die dir Christ gibt, als Gott. Schlafen Sie süß, schau im Traumparadies, schlafen Sie süß, schau im Traumparadies. Guten Abend. Yeah.